1966. Das Jahr der Popkultur. Und das Jahr, in dem Pop kein Teenie mehr ist. Pop wird erwachsen 1966, hat Sex, nimmt Drogen, interessiert sich für Politik. Also alles Themen der wichtigsten Songs dieses Jahres. Auch wenn Songs und Musiker das gern mal verklausulieren. Unter anderem einer, der für seine Texte gerade den Literaturnobelpreis zugesprochen bekommen hat. Aber das erzählt jetzt Klaus weiter im heutigen Teil unserer Reihe über das Popjahr. »1966 ist das Jahr der Explosion und der Expansion. Bob Dylan veröffentlicht Blonde on Blonde, eines der größten Alben der Popgeschichte und eins der längsten. Blonde on Blonde hat eine Spielzeit von fast 73 Minuten. Es ist eins der ersten Doppelalben mit einem Single-Hit.« Alle müssen high werden, everybody must get stoned, der Refrain von Bob Dylans Top 10 Hit Rainy Day Women 12 and 35. Frauen für regnerische Tage Nummer 12 und 35. Der Titel gibt Rätsel auf und Dylan selbst tut nichts, um das Rätsel zu lösen. Im Gegenteil, in den wenigen Interviews, zu denen er sich herablässt, wirft er Nebelkerzen. Mathematisch seien seine Lieder, so Dylan in einem denkwürdigen Interview 1966. Well, you know my songs are all mathematical songs. Now you know what that means. Nein, der bedauernswerte Interviewer weiß nicht, was das mit der Mathematik bedeutet. Für die Hobby-Dylanologen rund um den Globus stellen allein schon die beiden Zahlen im Songtitel eine Herausforderung dar. Frauen für regnerische Tage Nummer 12 und 35. Eine beliebte Interpretation läuft über die Multiplikation. 12 mal 35 macht 420. Und 420 ist in einem damals gängigen Polizeicode die Codenummer für Cannabis, Gras, Marihuana. Dylan selbst macht sich einen Spaß daraus, die Kaffeesatzleserei noch anzuheizen mit mehr oder weniger absurden Aussagen. Besonders gern macht er sich lustig über die Bezeichnung Protestsänger, die ihm von den Medien verpasst wurde, quasi als Berufsbezeichnung. Rainy Day Women sei so ein mathematischer Protestsong, fabuliert Dylan. Es gehe irgendwie um Minderheiten, Orientalen, das sei so ein mexikanisches Ding, sehr protesti. Eins der protestiesten Dinge, gegen die er jemals protestiert habe in seinen Protestjahren. Rainy Day Women happens to deal with a minority of cripples and orientals. So sort of a North Mexican kind of a thing. Very protesty. Very, very protesty. One of the protestiest of all things I've ever protested against in my protest years. Everybody must get stoned. Everybody must get stoned. Es war Bob Dylan, der die Beatles 1964 mit Marihuana bekannt gemacht hatte. Zwei Jahre später hinterlässt eine legale Droge ihre Spuren im Pop. Eine noch legale, so der britische Kritiker John Savage. At the start of 1966, LSD. Zu Beginn des Jahres 1966 war LSD noch legal. Dass es dann verboten wurde, lag auch an Drogensongs wie 8 Miles High und 19th Nervous Breakdown und an der Tatsache, dass sowohl die Beatles wie auch die Rolling Stones und Bob Dylan bereits 1965 die Droge genommen hatten. LSD wurde dann im Laufe des Jahres 1966 verboten. Later on in the year. Eight Miles High, einer der Schlüsselsongs 1966 von den Birds aus Los Angeles. Ein Quantensprung und das aus zwei Gründen. Da ist einmal die Musik, das Summen, Surren und Dröhnen der Gitarren ist für die damalige Zeit unerhört. Die Birds überführen zwei musikalische Strömungen ins Pop-Format, die bis dahin diskreditiert sind als elitärer Stoff für Kultursnobs. Free Jazz und klassische Musik aus Indien. Die Paten von 8 Miles High sind John Coltrane und der Sitar-Pionier Ravi Shankar. Der Song von den Birds wird quasi in der Sekunde seines Erscheinens gefeiert als Meilenstein des psychedelischen Rock. Auch der Begriff Raga-Rock kursiert wegen der indischen Einflüsse. Und dann ist da noch der Text. 8 Meilen hoch. 8 Miles High wird zum Kultsong, schafft es allerdings weder in England noch in Amerika in die Top 10. Das Radio spielt nicht mit. Die meisten Sender in den USA setzen 8 Miles High auf die schwarze Liste. Zu viele Drogenanspielungen im Text. Dabei ging es doch nur um ein Flugzeug über London, erklärt Roger McGuinn, Sänger und Schreiber der Byrds. Ein paar Jahre später sollten die Byrds zugeben, dass 8 Miles High sich auch um drogenverstärkte Höhenflüge dreht. 1966, ein Jahr der Explosionen im Pop, so das Fazit von John Savage. 1966 ist Pop mehr als bloß eine Sache für Teenager. Plötzlich geht es um die ernsten Dinge des Lebens, nicht nur um Teenagerliebe. Die Hits von Bob Dylan, die Bürgerrechtsbewegung, der Triumph der schwarzen Musik, der Einfluss von Drogen. Alles ändert sich schlagartig 1966. Und was sind die Folgen dieses explosiven Jahres? 50 Jahre später bekommt Bob Dylan den Nobelpreis für Literatur. Und am anderen Ende der Erde werden 50 Jahre später Frauen gesteinigt für außerehelichen Sex. Everybody.